Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band 33 Aristipp an Eurybates Teil 1 Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Du verlangst, edler Eurybates, einen ausführlichen Bericht über ein symposisches Gespräch, welches vor einigen Tagen bei der schönen Lais vorfiel und wovon dir, wie du sagst, dein Verwandter Neokles, der dabei gegenwärtig war, gerade nur so viel habe sagen können, dass er dich nach einer vollständigern Erzählung lüstern gemacht. Da du selbst einer von den unsrigen gewesen wärest, wenn die Pflichten der Würde, die du in diesem Jahre bekleidest, dich nicht an Athen gefesselt hätten, so ist es nicht mehr als billig, deinen Wünschen entgegenzukommen, und ich freue mich, dass mir mein Gedächtnis treu genug ist, dir, was du ohne deine Schuld versäumtest, mit sehr wenigem Verlust ersetzen zu können. Erwarte aber, was dir Neokles auch gesagt haben mag, nichts, was mit Platons berühmtem Symposion auch nur von fern in einige Vergleichung kommen, geschweige für ein Gegenstück zu diesem weit glänzenden Prachtwerke gelten könnte. Platons Symposion ist eine Art von Poem, wozu alle Musen beigetragen haben und worin der Verfasser die ganze Fülle seiner Fantasie, seines Witzes und attischen Salzes, seiner Wohlredenheit und Darstellungskunst wie aus Amalthäens unerschöpflichem Zauberhorn auf seine Leser herabschüttet. Ein bei nächtlicher Lampe mit größtem Fleiß ausgemeißeltes, poliertes und vollendetes Werk, womit er uns zeigen wollte, dass es nur auf ihn ankomme, ob er unter den Rednern oder Dichtern, Sophisten oder Sehern seiner Zeit der Erste sein wolle. Was ich hingegen dir mitzuteilen habe, ist ein zufälliges Tischgespräch unter einer kleinen Anzahl anspruchloser Freunde, denen es bloß um eine angenehme Unterhaltung und, was in Rücksicht einer Vergleichung mit Platons Gastmahl noch schlimmer ist, nicht um Witzspiele, ironische Parodien, milesische Märchen und Offenbarungen aus der Geister- und Götterwelt, sondern lediglich um schlichte, nackte Wahrheit zu tun war. Du siehst also leicht, wie unermesslich weit ich hinter dem begeisterten Dichter des agathonischen Siegesmahls zurückbleiben müsste, wenn ich der verwegenen Anmaßung fähig wäre, mich mit ihm in einen Wettstreit einzulassen. Ich werde im eigentlichsten Sinn ein bloßer Erzähler dessen sein, was an der Tafel unserer Freundin während eines ziemlich frugalen Mahls und bei sehr kleinen, aber desto öfter geleerten Bechern gesprochen wurde. Nimm also Vorlieb mit dem, was ich zu geben habe, und ersetze dir selbst, indem du dich in Gedanken an den Platz deines Neokles nahe an die schöne Wirtin legst, das Einzige, was meiner Erzählung fehlt um sie so anmuthig zu machen als das gespräch selbst, dieses kleinen umstandes wegen dem jungen Neokles vorkommen mußte. Es traf sich damahls eben glücklicherweise, daß die Gesellschaft viel kleiner war, als sie gewöhnlich bei unsrer gastfreien Freundin zu sein pflegt. Außer ihr selbst und mir war niemand zugegen als Eufranor, den du kennst, dein Neokles, mein Landsmann Antipater und der Arzt Praxagoras, der auf seiner Rückreise von Aspendus sich eine Pflicht daraus machte, zu Ägina anzulanden und der schönen Lais von dem guten Fortgang ihrer an dem jungen Chariton verrichteten berühmten Wunderkur Nachricht zu erteilen. Lais hatte, um uns Stoff zu einem kurzweiligen Tischgespräch zu verschaffen, Platons Gastmahl von einem trefflichen Anagnosten, den sie in Diensten hat, vorlesen lassen. Sie hätte bei keiner andern Leserei ihre Absicht weniger verfehlen können. Neokles und Eufranor eiferten ordentlich in die Wette mit ihr, wer es dem andern in Lobpreisung der Schönheiten dieses Meisterstücks zuvor tun könnte. Und es wurden eine Menge feiner Sachen gesagt, die ich dir nicht vorenthalten würde, wenn sie nicht durch den Verlust des lebendigen Vortrags im Moment auch zugleich ihre Grazie und mit dieser ihren größten Wert verlieren würden. Unter andern wollte Lais, dass jedes von uns auf einem kleinen Täfelchen bemerken sollte, welches von den Stücken, woraus das Ganze gleich einer großen Tapezerei zusammengesetzt ist, ihm in Rücksicht auf die Kunst der Ausarbeitung am besten gefalle. Eufranor erklärte sich für die Rede des Aristofanes, in welcher er alle Züge, die den eigenen Charakter der Muse dieses komischen Dichters ausmachen, mit der feinen Schalkheit einer allenthalben durchschimmernden Ironie so meisterlich nachgeahmt zu finden glaubte, dass Aristofanes selbst es schwerlich besser hätte machen können. Praxagoras stimmte für die Rede des Agathon als die urbanste und launigste Verspottung der Manier des berühmten Rhetors Gorgias, welchen Agathon zum Muster genommen zu haben schien. Neokles war für den Pausanias, Lais für die Hierophantin Diotima, Antipater für den Alcibiades, ich, um sicher zu sein, dass ich mit keinem andern zusammenträfe, gab meine Stimme dem Eryximachus, mit der Einschränkung, dass ich seine Rede in Ansehung des reichhaltigern und solidern Stoffes allen übrigen vorziehe, wiewohl ich gestehen müsste, dass sie der gezwungen witzigen Einkleidung und des flachen Ausdrucks wegen die schlechteste von allen sei. Jedes von uns hatte dieß und das zu Behauptung seiner Meinung vorzubringen, bis wir uns endlich alle vereinigten, dem Antipater recht zu geben und den letzten akt, wo der Sohn des Klinias mit einem lärmenden Gefolge von lockern Zechgesellen trunken und mit Blumenkränzen und Bändern behangen in den Saal hereingestürmt kommt und alles, was darauf folgt, bei weitem für das Beste am ganzen Werke zu erklären. Von dem Augenblick an, sagte Antipater, da Alcibiades auftritt, weht sein Genius durch den Rest des Dialogs. Alles ist freie, zwanglose Natur, Feuer, Jugendkraft und üppige Lebensfülle. Auch halt ich es für unmöglich, von diesem außerordentlichen Jüngling, wie er wirklich war und, nach allem, was wir von ihm wissen, gewesen sein muß, ein Bild aufzustellen, das mit so viel Freiheit und Leichtigkeit richtiger und fester gezeichnet, lebhafter gefärbt, zärter schattiert und leichter gehalten wäre. Wenn ich anders in Gegenwart eines Künstlers mich so kunstmäßig ausdrücken darf. Das darfst du, versetzte Eufranor, indem er ihm traulich die Hand schüttelte, und wenn du hinzusetztest, diese Darstellung des Alcibiades verdiene, der Kanon aller künftigen Dichter zu sein, welche die Menschen, wie sie sind, schildern und doch dem Gesetz der Schönheit, das alle Künstler bindet, nichts dabei vergeben wollen, so würde ich ohne Bedenken behaupten, dass du die Wahrheit gesagt hättest. Lais. Indessen ist nicht zu leugnen, dass die Alcibiades und ihresgleichen durch diese künstliche und aufs Feinste ineinander verflößte Mischung der auffallendsten Unarten und Untugenden mit den schimmerndsten Naturgaben, ja sogar mit allem, was das liebenswürdigste und schätzbarste am Menschen ist, und durch diese unwiderstehliche Grazie, die ihren Lastern selbst etwas Gefälliges und Liebreizendes gibt, zu den gefährlichsten aller Menschen würden. Wofern uns also jemand einwendete, wenn die Dichter durch das Gesetz der Schönheit verpflichtet wären, die lasterhaften und hassenswürdigen Personen, die sie uns darstellen, immer so zu schildern, dass es uns unmöglich wäre, ihnen nicht mehr oder weniger gut zu sein, wie der Fall wirklich beim Alcibiades des Plato ist, so würden ihre Werke, je vortrefflicher sie in Ansicht der Kunst wären, desto verderblicher für die Sitten, und also, in Rücksicht auf das allgemeine Beste, desto verwerflicher werden. Was könnten wir ihm antworten? Praxagoras, ich sollte denken, es wäre eben so möglich, als der Humanität gemäß, das Laster als das allein Hassenswürdige von der Person, die als Mensch immer liebenswürdig ist, so zu trennen, dass die Liebe zur Tugend nichts dabei verlöre, wenn wir gleich, was ehemals der Fall des Sokrates war, sogar einen Alcibiades liebten. Aristipp. diese trennung mag in der spekulazion leicht genug seyn aber ich zweifle daß im wirklichen leben die liebe zur person uns nicht immer geneigt machen werde ihre untugenden zu übersehen oder wenn wir sie auch gewahr werden zu entschuldigen bis wir nach und nach so weit kommen sie mit ihren guten Eigenschaften zu vermengen oder für bloße Schattierungen derselben anzusehen und unter dem Schleier der Grazie zuletzt sogar liebenswürdig zu finden. Wenn dies wirklich der Fall wäre, möchte es wohl kaum möglich sein, dass unser Abscheu vor der Untugend selbst sich nicht ebenso allmählich verminderte oder wenigstens, dass die Nachsicht gegen die Untugenden der geliebten Person uns ebenso duldsam gegen unsere eigenen machte. Neokles, die Liebe wäre also nicht immer, wie Plato sagt, die Liebe des Schönen, wofern es möglich wäre, auch das Hässliche an der geliebten Person zu lieben? Aristipp, so scheint es, und ich denke nicht, dass Platons Ansehen hier in Betrachtung kommen kann, denn es herrscht durch sein ganzes Symposion eine so auffallende Vieldeutigkeit in dem Sinne, worin er die Wörter Liebe und Lieben gebraucht, dass es schwer ist, sich seiner wahren Meinung gewiss zu machen. Diese Rede schien allen Anwesenden aufzufallen, und sie brachte uns unvermerkt auf die Frage, was denn eigentlich der Zweck des philosophischen Dichters des Symposions bei diesem aus so seltsam kontrastierenden Teilen zusammengesetzten Werke gewesen sein könne. Der Versuch, diese Frage zu beantworten, führte eine etwas genauere Zergliederung desselben herbei, die uns beinahe das einhellige Geständnis abdrang, dass diese so allgemein bewunderte Komposition mehr einem bunten, morgenrötlichen Duftgebilde als einem festen und bewohnbaren Gebäude ähnlich sei. Da wir das Symposion diesen Abend vermutlich nicht zum ersten Male gehört und also noch ganz frisch im Gedächtnis haben, sagte Praxagoras, so lasst uns, jedes sich selbst, ehrlich und offenherzig gestehen, wie viel oder wenig Wahres, eine schärfere Prüfung Bestehendes und im Leben Brauchbares wir darin gefunden. Ob uns alle diese Lobreden, Hypothesen und Allegorien auf und über den vorgeblichen Gott oder Dämon Eros, die uns in diesem Gastmahl in so mancherlei Tonarten vordeklamiert, vorgescherzt und vorprophetisiert werden, wirklich befriedigende Aufschlüsse über die Natur, die Eigenschaften und die Wirkungen der allgemeinsten und gewaltigsten, wohltätigsten und verderblichsten, tragischsten und komischsten aller Leidenschaften geben. Ja, ob sich überall irgendein aus dem Ganzen hervorgehendes Resultat, welches als der Zweck des Verfassers betrachtet werden könne, darin entdecken lasse. Lasst mich in dieser Rücksicht einen Versuch machen, ob ich diesen großen, reich und zierlich gestickten peplos unter einen gesichtspunkt bringen könne, aus welchem er sich, wo nicht auf einen blick übersehen, doch wenigstens in der vorstellung leichter zusammenfassen und beurteilen lasse. Alle nickten ihm ihre Einstimmung zu, und er begann folgendermaßen. Eine bei dem Dichter Agathon versammelte Gesellschaft, in welcher Sokrates, wie in allen platonischen Dialogen, die Hauptfigur vorstellt, ist übereingekommen, eine von Rednern und Dichtern bisher vernachlässigte Lücke auszufüllen und dem Liebesgott Mann vor Mann nach Vermögen eine Lobrede zu halten. Die Rede des schönen Fädrus, der den Reihen anführt, ist beim Tageslichte besehen nichts als eine spielerhafte rhetorische Schulübung, deren Tendenz noch zum Überfluss unsittlich ist, da sie lediglich darauf ausgeht, die Päderastie nur nicht gar zum höchsten Gute des Menschen und die Willfährigkeit des Geliebten gegen den Liebhaber zu einer in den Augen der Götter selbst höchst verdienstlichen Sache zu machen. Der auf Fädrus folgende Pausanias scheint durch Unterscheidung eines zwiefachen Amors etwas Vernünftigeres auf die Bahn bringen zu wollen als sein Vorgänger, aber seine Rede dreht sich größtenteils um schwankende Begriffe. Auch ihm ist die Päderastie so sehr die einzig rechtmäßige Art von Liebe, dass er es seinem gemeinen Amor, Eros Pandemos, sogar zum Vorwurf macht, dass die Verehrer desselben Weiber nicht weniger als Männer liebten. Und wenn er gleich zu Hebung des anscheinenden Widerspruchs zwischen dem Gesetz und Herkommen, welche bei den Athenern den Knaben Liebhaber auf alle Weise begünstigen, um der Sitte, die es dem Geliebten zur Schande macht, dem Liebhaber zu willfahren, mit gutem Fug behauptet, die Liebe sei an sich weder gut und ehrsam, noch bös und schändlich, sondern werde jenes bloß durch eine edle, dieses durch eine schändliche Art zu lieben, so verderbt er doch alles wieder, indem er will, dass die geliebten Jünglinge zwar nur tugendhaften Liebhabern willfahren sollen, aber ihnen dafür dieses Willfahren zu einer ordentlichen Pflicht macht und also einen an sich selbst verwerflichen Missbrauch zu veredeln und sogar zu einer Belohnung der Tugend oder des Verdienstes zu machen sucht. Die hierauf folgende Rede, worin der Arzt Eryximachus die Theorie des Pausanias von dem zwiefachen Eros mit vieler Spitzfindigkeit generalisiert und überall, sowohl in der Natur als in den Künsten, sogar in der Arzneikunst, den Kampf und Sieg des himmlischen Amors oder der Liebe der Muse Urania über den gemeinen oder die Liebe der Muse Polymnia zur wirkenden ursache alles schönen und guten macht. Diese ganze rede ist von anfang bis zu ende ein gezwungenes witzspiel mit doppelsinnigen worten und metaphern, wodurch nichts weder klar gemacht noch bewiesen wird. Man sieht nicht, womit die arme Muse Polymnia, die er eigenmächtig mit der Aphrodite Pandemos verwechselt, es verschuldet hat, dass er sie, ich weiß nicht, ob zur Mutter oder zur Buhlin seines Allerweltamors herabwürdigt. Und wiewohl der redselige Arzt eine Menge bunter Luftblasen zu Lob und Ehren seines uranischen Eros platzen läßt, so trägt doch auch er kein Bedenken, die Lehre seines Vormanns von der schuldigen Willfährigkeit des Geliebten gegen einen artigen und wohlgesitteten Liebhaber zu einer moralischen Maxime zu erheben. Ja, die geliebten Jünglinge haben, seiner Meinung nach, ihrer Pflicht schon genug getan, wenn sie nur die Absicht hegen, die Liebhaber durch ihre Gefälligkeit tugendhafter zu machen. An dem possierlichen, läppischen und nicht sehr züchtigen Märchen von den ursprünglichen Doppelmenschen einerlei und beiderlei Geschlechts und ihrem Übermut gegen die Götter und dem glücklichen Einfall Jupiters, sie in der Mitte voneinander zu spalten, mit der Bedrohung, wenn sie noch nicht gut tun wollten, sie noch einmal zu spalten, so dass sie alle nur auf einem Beine herumhinken müssten und so weiter. An dieser Posse, sage ich, ist schwerlich etwas anders zu rühmen, als dass sie, nebst der daraus abgeleiteten witzelnden Erklärung der verschiedenen Phänomene der Liebe in der niedrigsten Bedeutung dieses Wortes mit vieler Schicklichkeit dem Aristophanes in den Mund gelegt wird, wiewohl wir nicht die mindeste Ursache haben, dem Plato die Ehre der Erfindung abzusprechen. Jedes ernsthafte Wort, das ich über diesen symposischen Spaß verlieren wollte, wäre zu viel. Als Spaß mag er indessen bei einem Trinkgelag und unter lauter Männern von Athen, das ist nach der Behauptung des aristophanischen Adikos Logos unter lauter Euryprokten an seinen Ort gestellt bleiben. Bei dem prosaischen Lobgesang, welchen der Dichter und Gastmahlgeber Agathon nunmehr dem Liebesgott zu Ehren anstimmt, kann Plato schwerlich eine andere Absicht gehabt haben, als den Sophisten Gorgias durch eine bis zur Karikatur, wiewohl von der feineren Art, getriebene Nachahmung seiner Manier lächerlich zu machen. Und dass er diese Absicht wirklich hatte, lässt das ironische Lob, welches Sokrates der so zierlich gedrechselten und prächtig herausgeputzten Puppe erteilt, nicht bezweifeln. Dieser, nachdem er seine Bedingungen mit den übrigen posiasten gemacht hat nimmt nun das wort und verwandelt den ganzen mit so schwärmerischem beyfall aufgenommenen agathonischen päan auf einmahl in rauch und dampf indem er ihm beweist daß an allen den tugenden die er seinem eros als dem schönsten gerechtesten tapfersten weisesten und besten aller götter nachgerühmt habe kein wahres wort sey denn Eros sey weder schön noch gut noch tapfer noch weise noch ein Gott, sondern ein bloßer Dämon, den seine Mutter Penia, eine von Plato erschaffene Göttin der Dürftigkeit, im Drang des Bedürfnisses von dem nektartrunknen Gott der Betriebsamkeit Poros im Göttergarten aufgelesen, der, vermöge dieser Abstammung alle guten und schlimmen Eigenschaften seiner Erzeuger in sich vereinige und an welchem noch das Beste sei, dass er von einem unwiderstehlichen Trieb zum Schönen und Guten hingerissen, weder Rast noch Ruhe habe, bis er sich mit demselben vereinige und dadurch hinwieder der Erzeuger von schönen und guten Kindern, nämlich edeln Gesinnungen, Taten und Bestrebungen werde. Plato scheint sehr gut gefühlt zu haben, dass es sich nicht wohl geziemt hätte, einen Mann wie Sokrates diese schönen Dinge, zu deren Kenntnis ein Sterblicher mit bloßer Hülfe seiner 5 Sinne und seiner Vernunft nicht gelangen kann, in seiner eigenen Person vorbringen zu lassen. Er machte also mit eben dem feinen Sinn für das Schickliche, womit er die komische Hypothese von den Doppelmenschen dem Aristofanes beilegt, den Sokrates zum bloßen Erzähler einiger zwischen ihm und einer gewissen Seherin Diotima vorgefallener Gespräche über die wahre Natur der Liebe und die Art und Weise, wie dieser Dämon die Seelen auf der Leiter des materiellen Schönen zum wissenschaftlichen und sittlichen und von diesem zum bloß intelligiblen emporführe. Denn das meiste, was er diese Diotima als seine vorgebliche Lehrmeisterin in erotischen Dingen vorbringen lässt, konnte mit Wahrscheinlichkeit und Füglichkeit keiner andern Person als einer Enthusiastin, die an übernatürliche Kenntnisse der göttlichen Dinge Anspruch machte, in den Mund gelegt werden. Schade nur, dass wir in dem Unterricht, den diese Mystagogin ihrem gelehrigen Schüler erteilt, eben denselben Doppelsinn wiederfinden, worin, wie Aristipp bereits bemerkt hat, die Wörter Eros und Eran in diesem ganzen Dialog zwischen den zwei sehr heterogenen Bedeutungen der reinen Liebe und des bloßen Begehrens immer hin und her schwanken. Ein Doppelsinn, wodurch alles Wahre und Praktische, was sie uns zu lehren scheint, indem wir es erfassen wollen, uns unvermerkt wieder durch die finger schlüpft. Das allerschlimmste indessen ist, daß nachdem die seherin, die so viel sieht, was sonst niemand sehen kann, uns zu Erwartung der herrlichsten Offenbarungen über das selbstständige Urschöne berechtigt hat, zu welchem wir von einer ganz neuen Art von idealischer Päderastie als der untersten Stufe durch die ganze materielle und intellektuelle Welt emporsteigen sollen, uns gleichwohl am Ende nichts geoffenbaret wird, als dass dieses Urschöne, welches Diotima doch für den eigentlichen Gegenstand und das höchste Ziel der Liebe ausgibt, weder mehr noch weniger als das parmenideische Eins und All, das platonische Wirklich-Wirkliche, der hermetische Zirkel, dessen Mittelpunkt überall und dessen Umkreis nirgends ist, mit einem Worte das Unendliche sei, welches aber erstens, da es keine Form hat, ebenso wenig das Urschöne als der Urzirkel oder das Urdreieck sein kann, und zweitens, da es ihrem eigenen ehrlichen Geständnis nach weder von den Sinnen erfasst, noch von der Einbildungskraft dargestellt, noch vom Verstande begriffen werden kann, gänzlich außer unserm Gesichtskreise liegt und also für uns ebenso viel ist, als ob es gar nicht wäre. Ich will es nun eurem eigenen Scharfsinn und Urteil überlassen, setzte Praxagoras hinzu, was für einen Zweck der göttliche Plato mit diesem geistigen Gastmahl beabsichtigt haben könne und ob ihm großes Unrecht geschähe, wenn man es mit einem Zaubermahl vergliche, wo die Gäste, nachdem sie ihre Kinnbacken ein paar Stunden lang weidlich spielen ließen und von einer Menge der köstlichsten Schüsseln gesättigt zu sein glaubten, am Ende die Entdeckung machen, dass sie nichts als Luft gegessen haben und hungriger von der prächtigen Tafel aufstehen, als sie sich um dieselbe gelagert hatten. Wenn dem so ist, wie ich selbst zu besorgen anfange, sagte Lais lächelnd, so hätte der Zauberer wohl verdient, dass wir eine kleine Rache an ihm nähmen. Wie, wenn wir unser heutiges Symposion zu einem Gegenstück des seinigen machten und anstatt dem leidigen Amor Lobreden zu halten, uns vereinigten, ihm der Reihe nach alles Böse nachzusagen, was sich, ohne ihm das kleinste Unrecht zu tun, von ihm sagen läßt. Was meinst du, Eufranor? Eufranor. Es hieße, deucht mich, die Rache anstatt an Plato, an dem armen Amor nehmen, der eine so unfreundliche Behandlung am Ende doch weder an dir, schöne Lais, noch, wie ich hoffen will, an irgendeinem von uns andern verschuldet hat. Lais. Wie, Eufranor, wenn nun auch wir für unsere Person uns nicht über ihn zu beklagen hätten, sollen wir so selbstsüchtig sein, ihm alles tragische Unheil und Elend zu verzeihen, daß er seit dem trojanischen kriege und lange vorher, da wir arme sterbliche weiber noch so viel von den nachstellungen und gewaltthätigkeiten der götter auszustehen hatten, im himmel und auf erden angerichtet hat? Neokles: Dafür legen wir alles gute, schöne, angenehme, fröhliche, komische und possierliche, wovon er ebenfalls von jeher der Urheber und Anstifter war, in die andere Waagschale. So wird sie, wenn auch das Übergewicht nicht auf dieser Seite sein sollte, allem Unheil, das die schöne Lais so sehr zu Herzen nimmt, wenigstens das Gegengewicht halten. Und rechnest du die vielen herrlichen Tragödien für nichts, die wir noch nebenher damit gewonnen haben? Antipater: Auch ohne dies ist ja schon Platons Pausanias allen fernern Beschwerden und Wehklagen über die Liebe durch die glückliche Entdeckung zuvorgekommen, dass es, so wie zweierlei Aphroditen, auch zweierlei Amorn gebe. Alles Tragische und Komische, was der Liebe nachgesagt werden kann, kommt auf Rechnung des Eros Pandemos und seiner Mutter, der Muse Polymnia. Beide hat uns Plato selbst schon preisgegeben, und das Böse, was sich von ihnen sagen lässt, würde weder neu noch angenehm zu hören, noch von irgend einem Nutzen sein. Lais: Das käme auf eine Probe an, mein junger Freund. Von dir selbst mag, was du sagst, immerhin gelten, denn in der Tat scheint dir weder der himmlische noch der Allerwelts Amor noch irgend ein anderer, wofern es ihrer noch mehrere gibt, bisher weder eine Stunde von deinem Schlaf noch eine Rose von deinen Wangen gestohlen zu haben. Antipater errötete und schien ein wenig verlegen. Ich musste ihm also zu Hülfe kommen. Aristipp: Mich deucht, schöne Lais, du hast ein Wort gesprochen, das uns über die Liebe auf einmal ins Klare und dich selbst außer aller Gefahr setzt, für undankbar gehalten zu werden, wenn du etwa Lust hättest, eine Schmachrede auf sie zu halten. Lais: Diese Lust hat mir dein junger Landsmann schon vertrieben, Aristipp, und ich bin ihm Dank dafür schuldig, denn meine Schmachrede würde am Ende doch schwerlich viel anders ausgefallen sein als Agathons Lobrede. Und da hättest du mir im Namen deines Sokrates eben denselben Vorwurf machen können, den er dem Agathon macht, nämlich, dass wir beide nach Art der Sophisten und Rhetoren gelobt und gescholten hätten, ohne uns zu bekümmern, wie viel oder wenig Wahres an unseren Deklamationen sei. Aber welches ist das glückliche Wort, das mir unversehens entwischt ist und, wie du sagst, so viel Licht über den vielgestaltigen Stoff unsers Gesprächs verbreitet? Aristipp: Wenn es noch mehrere Amorn gibt, sagtest du und konntest damit nichts anders sagen wollen als daß es ihrer wirklich nicht nur viele sondern unzählige giebt für welche man wenn jemahls die erotik zu einer vollständigen wissenschaft erwachsen sollte eben so viele besondere nahmen erfinden müßte. Lais. Die gute Diotima käme also mit ihrem einzigen aus lauter Widersprüchen, Negationen und bloßen Tendenzen zusammengesetzten Dämon Amor übel zu kurz, und das ist mir, die Wahrheit zu sagen, leid, denn ich kann mich nicht erwehren, diesem Amor, der so leer wie eine zusammengeschrumpfte Blase und so dünn wie eine verhungerte Zikade ist, wegen seiner allgemeinen Liebe zu allem Schönen, seiner beständigen Unbeständigkeit und hauptsächlich seines unersättlichen Hungers wegen, gut zu sein, den, nachdem er alles, was auf und zwischen und in und über Erde und Himmel ist, verschlungen hat, nichts als das Unendliche selbst ersättigen kann. Es ist etwas so sublim Ungeheures in dieser Idee, dass man in eben dem Augenblick, da man laut über sie auflachen möchte, sich, ich weiß nicht wie, zurückgehalten und gezwungen fühlt, Respekt vor ihr zu haben. Aristipp, da hast du schon wieder ein herrliches Wort gesagt, schöne Lais. Lais. Wundert dich das, als ob es mir so selten begegnete, etwas zu sagen, das ich selbst nicht recht verstehe? Aristipp, wenn in dem, was du sagtest, ein so tiefer Sinn liegt, als ich zu glauben versucht bin, so ist Plato auf einmal gerechtfertiget, und wir haben ihn durch die schmähliche Vermutung, dass er keinen festen Zweck bei dem vollkommensten seiner Werke gehabt habe, großes Unrecht getan. Alles in seinem Symposion wäre dann sehr verständig und absichtlich zusammengeordnet. Die Reden des Phädros, Pausanias, Eryximachus, Aristophanes und Agathon hätten dann außer den bereits berührten Nebenzwecken zur Absicht, die gemeinen Begriffe von der Liebe, die bei den Griechen von alters her im Schwange gehen, in verschiedenem Lichte von verschiedenen Seiten aufzustellen und zu berichtigen und die gewöhnlichsten Erscheinungen und Wirkungen dieser Leidenschaft zu erklären. Sie selbst aber dienten dem Gespräch des Sokrates und der Diotima bloß als heraushebende Schattenmassen, und der große Zweck des Symposions wäre, uns mit der Theorie einer von aller gröbern Sinnlichkeit und Leidenschaft gereinigten geistigen Liebe zu beschenken, einer Liebe, welche eben darum, weil sie bloß das vollkommenste Schöne zum Gegenstand hat, durch nichts Geringeres als das ewige, unwandelbare, unbegreifliche, unendliche, selbstständig Schöne befriedigt werden kann. Lais. weißt du auch, daß ich dich, wenn der leidige tisch nicht zwischen uns stände, für diese großmüthige rechtfertigung meines lieblingsschriftstellers küssen möchte? Denn ich gestehe, daß ich es schmerzlich empfunden hätte, wenn der häßliche Vorwurf der Zwecklosigkeit auf ihm sitzen geblieben wäre. Ende von 33, Teil 1.